1. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus ein Dekret, das ein Volkszahlung im gesamten Reich anordnet. 2. Dies erste Volkszahlung fand statt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. 3. Daraufhin reist jeder in sein Heimatstadt, im sich registrieren zu lassen. 4. Auch Joseph begab sich von Nazareth in Galilä nach Bethlehem in Juda, der Stadt Davids, D-A-R-A-U-S-D-E-M House und der Familie David Stamte. 5. Er reist dorthin, M. sich zusammen mit seiner Verlobten Maria, die Schwanger war, registrieren zu lassen. 6. Warend sie sich in Bethlehem auf Hilton, Kampfer Maria die Zeit der Geburt. 7. Sie gebar ihren Erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in ein Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 8. In derselben Gegend hielten Hirten auf den Felden Nachtwasch bei ihren Herden. 9. Plötzlich erschien ihnen ein Engel des Herrn, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlt sie, woraufhin sie groß furcht empfanden. 10. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn ich verkünde euch ein groß Freud, die dem gesamten Volk zu teil worden wird. 11. Denn heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren, der Christus, der Herr, ist. 12. Als Zeichen darf erwerdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. 13. Unvermittelt gesellt sich zu dem Engel ein groß himmlisch Herrscher, die Gott lobte und sprach. 14. Ere sei Gott in der Höhe und Fried auf Erden den Menschen, und den in a Waldfallen hat. 15. Nachdem die Engel sie verlassen hatten und in den Himmels zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen, dieses Ereignis zu sehen, das der Herr uns kundgeten hat. 16. Sie eilten dorthin und fanden Maria, Joseph und das Kind, das in der Krippe lag. 17. Nachdem sie das Kind gesehen hatten, erzählten sie Maria und Joseph, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. 18. Al, die davon horten, waren erstaunt über die Berichte der Hirten. 19. Maria jedoch bewahrt all dies Ereignis in ihrem Herzen und dachte darüber nach. 20. Die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für als, was sie gehört und gesehen hatten, genau wie es ihnen verkündet worden war. 21. Als Aktage vergangen waren und die Zeit für sein Beschneiden gekommen war, erhielte den Namen Jesus, den der Engel bereits vor seiner Empfängnis genannt hat. 22. Nachdem die Tage ihrer rituellen Reinigung Gemmes dem Gesetz des Mos erfüllt waren, brachten sie Jesus nach Jerusalem, in dem Herrn dazu bringen. 23. Dies Gesche in Ubury in Stimming mit dem Gesetz des Herrn, das besagt, jeder erstgeborene Sohn soll dem Herrn geweiht sein. 24. Sie brachten auch ein Opfer dar, Y es im Gesetz des Herrn vorschrieben war, ein paar Turteltauben oder zwei Jungtauben. 25. In Jerusalem lebte ein Mann namen Simeon, der gerecht und fromm war, auf die Erlösung Israels wartet und vom Heiligen Geist erfüllt war. 26. Der Heilige Geist hat ihm offenbart, dass nicht sterben wird, bevor den Christus des Herrn gesehen hat. 27. Vom Geist geleitet, kam in den Tempel, gerade als die Eltern den Neben Jesus hereinbrachten, die gesetzlichen Vorschriften für ihn zu erfüllen. 28. Simeon nahm das Kind in sein Arm, preis Gott und sprach. 29. Herr, nun entlass du deinen Diener in Frieden, why du es versprochenest. 30. Den mein Augen haben dein Heil gesehen. 31. Das du vor den Augen aller Völker bereitetest. 32. Ein Lichter Offenbarung für die Heiden und zur Herrlichkeit deines Volks Israel. 33. Jesu Vater und Mutter waren erstaunt über das, was über in gesagt word. 34. Simeon segnet sie und sagt zu Maria, seine Mutter, sieh, dieser ist dazu bestimmt, das will in Israel fallen oder aufs ten werden, und word ein Zeichen sein, dem widersprachen word. 35. Auch dir selbst word ein Schwert durch die Seel dringen, damit die Gedanken weiler Hasen offenbar werden. 36. Es gab auch ein Prophetin namens Hannah, ein Tochter von Wells Ausdem Stamm Asa. Sie war se alt geworden, nachdem sie nach. Ira herat zeben jar mit irem mangalebt hat. 37. Als witwe war si nun virendaktsig jar alt and verlius den temple nigh, sundern diente got dort tag and nacht mit farsen and gebeten. 38. In diesem moment trat si hinzu, dankti gotten sprat über das kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. 39. Nachdem si al Vorschriften des Gesetzes des Herrn erfüllt hatten, kehrten si nach Galilä in ihre Heimatstadt Nazareth zurück. 40. Der Nabe wuchs Herren, word kraftig und war erfüllt von Weisheit, und die Nade Gottes Ruht auf ihm. 41. Jeds jar reisten sein Elton zum Passoffice nach Jerusalem. 42. Als Jesus zwölf jar alt war, pilgerten si y ablich zum Fest nach Jerusalem. 43. Nachdem die Festage vorüber waren und si die Heimreise antreten, blieb der Nabe Jesus in Jerusalem zurück, one das sein Elton es bemerkten. 44. Da si ernahmen, si in der Reisegruppe, legten si ein Tagesreise zurück, bever si in Unterverwandten und Bekannten such ten. 45. Als si in Jedoch nicht fanden, kehrten si nach Jerusalem zurück, in dort zu suchen. 46. Nach drei Tagen fanden si in im Tempel, wo inmitten der Lehrer saß, ihnen zuhort und fragen stellte. 47. Al, die im Zuhorten, wären über seinen Verstanden sein Antworten zutiefst erstaunt. 48. Als si in Sahen, wären si bestürzt, und sein Mutter sagt zu ihm, kind, wärem es du uns das angetan. Dein Vater und ich haben dich voller Sorg gesucht. 49. Antwortet ihnen, wärem hat mich gesucht. Wusstet nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehort. 50. Si verstanden jedoch die Bedeutung seiner Wort nicht. 51. Daraufhin kehrte mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. 52. Sein Mutter bewahrt all die Zerenis in ihrem Hasen, waren Jesus und Weisheit, Korpelicher in Twicklung und Gunst bei Gott und den Menschen zu Namen.